Erster die Wüste und das trockene Land werden sich freuen, und die Steppe wird jubeln und wie ein Krokus blühen. Zweiter sie wird reichlich blühen und vor Freude jubeln, denn sie wird die Schönheit des Libanon und die Pracht unseres Gottes erhalten. Dritter stärkt die schwachen Hände und macht die zitternden Knie fest. Vierter sagt zu den ängstlichen Menschen, seid mutig und habt keine Angst, denn euer Gott kommt, um sich zu rächen und Vergeltung zu üben, er selbst wird kommen und euch helfen. Fünfter dann werden sich die Augen der Blinden öffnen, und die Ohren der Tauben werden hören. Sechster dann wird der gelähmte Mensch wie ein Hirsch springen, und die Zunge des Stummen wird jubeln, denn in der Wüste werden Wasserquellen entstehen und Bäche in der Steppe fließen. Siebter die Fata Morgana wird zu einem echten Teich, und das trockene Land wird zu Wasserquellen, so dass dort, wo Schakale leben, Schilf und Rohr wachsen werden. Achter dort wird es eine breite Straße geben, die man den Heiligen Weg nennen wird, kein unreiner Mensch darf sie betreten, denn Gott selbst wird sie auf diesem Weg führen, damit auch unkluge Menschen sich nicht verirren. Neunter dort wird es keine Löwen oder andere gefährliche Tiere geben, denn man wird dort keine finden, so dass die Geretteten sicher auf diesem Weg gehen können. Zehnter die vom Herrn Befreiten werden zurückkehren und mit Jubel nach Zion kommen, denn ewige Freude wird sie begleiten, so dass sie Glück und Freude finden, während Traurigkeit und Klagen verschwinden.